Und wenn drinnen zum Beispiel jemand Spanisch redet, dann können wir den Spanisch gleich in unseres Gehirn transportieren und wir können schon Spanisch. Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Guten Tag, hier ist wieder Niemandsland. Es ist Montag, der 21. Januar 2019. Wir senden wie immer direkt 2 Stunden von hier aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real. Wir bieten kritischen Journalismus für Neu- und Wissbegierige. Mit dem Finger am Puls der Zeit, immer hart im Gegenwind der Geschichte, den Blick fest auf das Weltgeschehen gerichtet. Wir wollen allen Hörerinnen und Hörern auch heute wieder Orientierung und Analyse bieten. Wir wollen aus dem Chaos und Geschrei der Märkte und Medien das Wichtigste herausfiltern, das Exemplarische aufzeigen, das Wahre erkennen, das Falsche entlarven, das Totgeschwiegene reden lassen, das Getrommel abschalten und dabei auch noch Spaß haben. Willkommen im Niemandsland. Wir geben Perspektiven, wir zerstören falsche Illusionen und bauen richtige Illusionen neu auf. 91.4 FM, Contrabanda in Barcelona. Von 13 bis 15 Uhr. Falls uns jemand anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93013 9533. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie Detlef Jeskatz. Die Hügel sind Häuser, die Häuser sind Hügel. Der blaue und liebliche See ist ein Spiegel für den gemütlichen, blauen und friedlichen Himmel. Die fließenden Wiesen, die niedlichen, lustigen Kärtchen mit ihren gesunden Geschäften und runden Gesichtern und bunten, verwunschenen Festen, bei denen sie Beeren mit Sahne verputzen und Bierkrüge leeren. Gleichzeitig an einem Ort ohne Licht, das fieseste, finsterste Rattengezücht, lebensunwürdige, hässliche, nächtige, untermenschliche, übermächtige, unkontrollierbar zu Heeren sich mehrende, nie selbst was machende, alles zerstörende, Höllengeschöpfe vor düsteren Burgen, das ist das eklige Reich des Demiurgen. Gespensterhaft zeigt sich das absolut Böse als Mischung aus Wirbelsturm, Auge und Möse. Der Antagonismus von Schatten und Licht setzt das für eine Entwicklung vom Wicht zum Mann unerlässliche, wundersam grässliche, grauenhaft schöne Geschehen in Szene. Raus aus dem Idyll auf teambildende Reisen mit helfenden Elfen und zaubernden Greisen, zusammen die riesige Spinne bezwingen, Gefahren bestehen, den Ring sich gewinnen oder den Ring eher irgendwo hinbringen, na jedenfalls irgendwas mit Ringen. Im Freien übernachten, die Feinde abschlachten und bonden und witzeln beim blutigen Schnitzeln. Irgendwann kommt auch ein sprechender Baum. Alles ist eigentlich so wie der Traum eines fiebernden Pfadfinderführers gepaart mit einem Clip vom Islamischen Staat. Aber ich fand's schon auch sehr, sehr cool von der Atmosphäre her. Ring. Vor 100 Jahren gab es Freiheit für die grüne Insel Irland. Die Mehrheit der irischen Abgeordneten im neu gewählten britischen Unterhaus trat im Januar 1919 in Dublin zum Dáil Éireann, bis heute der Name des Parlaments, zusammen. Dáil Éireann. Die offizielle Eröffnung dieser von der republikanischen Partei Sinn Féin dominierten Nationalversammlung erfolgte am 21. Januar 1919 im Manson House mit der Verlesung der Unabhängigkeitserklärung der Republik Irland. Präsident wurde Eamon de Valera. Er lebte von 1882 bis 1975. Er betonte im Einklang mit den 14 Punkten des US-Präsidenten Woodrow Wilson, der lebte von 1856 bis 1924, das Recht auf nationale Selbstbestimmung. Irland ist sowohl in der Breite seiner Lage als auch in Gesundheit und Milde des Klimas Britannien weit überlegen. Beda venerabilis. Also, vor 100 Jahren. Unabhängigkeit Irlands. Freiheit für die grüne Insel. Da die britische Regierung unter dem Liberalen David Lloyd George, der lebte von 1863 bis 1945, die irische Regierung nicht anerkannte und Irland weiterhin als Kolonie betrachtete, wurde die Irish Republican Army, die IRA, als militärischer Arm des Sinn Féin gegründet. Sie bekämpfte die von der britischen Kolonialmacht auf die Insel verlegten Spezialeinheiten der Polizei. Geleitet wurde die IRA von Michael Collins, der lebte von 1890 bis 1922, der im Kabinett de Valera als Innen- und Finanzminister sowie als Chef für Organisation und Nachrichtenwesen der IRA amtierte. Noch ein paar Informationen zum heutigen 21. Januar. Am 21. Januar wurden geboren Gina Davis, 1956 geboren, US-amerikanische Schauspielerin. Wer kennt sie nicht als Piratenfrau? Unerschrocken. Plácido Domingo wurde 1941 geboren, mexikanisch-spanischer Opernsänger. Günter Lamprecht, 1930 geboren, an einem heutigen 21. Januar, deutscher Schauspieler. Sie werden sich fragen, woher ich diese ganzen Daten habe. Die habe ich natürlich aus dem Geschichtskalender von Hardenberg. Konrad Emil Bloch, der lebte von 1912 bis 2000, deutsch-US-amerikanischer Biochemiker, Medizin-Nobelpreisträger 1964. Christian Dior, französischer Modeschöpfer, geboren 1905, gestorben 1957. Ludwig Thoma, deutscher Schriftsteller, den kennt jeder, 1867 bis 1921. Und Moritz von Schwind, österreichischer Maler, 1804 bis 1871. Also ein Hoch auf die Republik Irland. Hi, listeners from Niemann's Land. My name is Dan, and I'm from Ireland. Conisatatu agus gairi am borhurlash. That means in Gaelic, how are you, and may the road rise against you. Slán agus gurav mahagit. alte Heimat. Sehnsucht sorgt unter Palmen, hoch Plateau oder am Meersand. Er gesagt, ich in Gia, wie du vergerät. Er ruch und nach wie schon schwer, kenn ihn ne Ibergüse gönnen. In jedem Schritt ein Doppelherz, einmal hier und dann da zu Hause. Der Kopf fliegt schon voraus, der Atem bekommt seine Pause. Gönn ihn ne zweite Seele, Tapetenwechsel als Ausgleich. Schick deinen Kopf in die Wüste oder deinen Bauch nach Frankreich. Erzähl von deiner zweiten Welt, mit der dazu gehört Portion Gefühle. Und fahr, woanders wird der Kopf so klar, kein Sinn und Zweck. Es zählt nur der Seiteneffekt. Mach dich einfach mal rein. Hoppla, zippla, gel delice elen, atstaromisch, güllin übernagisch, gitsch, gitsch, kenn din den Savakadarele. Auch du bist so vieles mehr, schwarz und weiß im Wechsel. Man lebt auch mal seinen Ort leer und braucht dann wieder neue Rätsel. Ich bin zu Hause auf Beton und Asphalt, da wo die Großstadt nicht lebt. Zu Hause am Strand unter Palmen und dort wo das Herz meiner Großmutter schlägt. Wechsel die Tapete, atmen für die Seele. Auf Dauer wird jeder Ort zum Käfig. Mehr als eine Sprache, mehr als eine Farbe. Ich pass nicht in die roten Linien deiner Karte. Erzähl von deiner zweiten Welt, mit der dazu gehört Portion Gefühle. Und flieg und tanz, reisen ist wie neu bekannt und schräg und fahr. Woanders wird der Kopf so klar, kein Sinn und Zweck. Es zählt nur der Seiteneffekt. Mach dich einfach mal rein. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 104. Arturo Barea. Der Anfang eines neuen Lebens. Zweiter Teil. No pasarán. Pasaremos. Atención. Desde Barcelona y a través de los micrófonos de EAJ-INTE os habla Buenaventura Burundi. Atención, atención. En estos momentos históricos, en estas horas decisivas, multiplicados por el furor y el entusiasmo, los bravos hombres del pueblo que han reducido al ejército en Barcelona se disponen a marchar sobre Zaragoza en auxilio de sus hermanos aragoneses. Madrid, Juli 1936. Am nächsten Morgen wurde Arturo Barea in aller Frühe von Schüssen auf der Straße geweckt. Er eilte nach unten und erfuhr, dass sich im Laufe der Nacht eine riesige Menschenmenge um die Montagna-Kaserne versammelt hatte, eine Festung oberhalb des Manzanares, gut eine Meile westlich der Stadt, in der sich Offiziere der Aufständischen mit 5000 Soldaten und einem großen Bestand an Waffen verschanzt hatten. Man nahm an, dass die Offiziere sich mit anderen von Aufständischen besetzten Garnisonen abgesprochen hatten, um einen koordinierten Angriff auf die Hauptstadt zu unternehmen. Mittlerweile aber hatten Luftwaffenoffiziere, die auf der Seite der Republik standen, mit der Bombardierung der Kasernen begonnen und auf Bierlastwagen montierte Kanonen nahmen die Mauern unter Beschuss. Barea war voller Sorge über den weiteren Fortgang der Dinge, wollte aber auch wissen, was dort nun genau geschah und ließ sich von einigen Milicianos in die Calle de Ferraz mitnehmen, die am Truppenübungsplatz der Kaserne entlang führte. Dort war er 16 Jahre zuvor als Rekrut für den Einsatz in Marokko gedrillt worden. El 19 de julio marcará el comienzo de una nueva era. La paz del pasado ya no existe. Um die Kaserne herum hatte sich eine Menschenmenge versammelt, die seinem Eindruck nach mehrere tausend Menschen umfasste. Die Luft war von Gewehrschüssen und dem explosiven Geknatter der Maschinengewehre erfüllt. Schnell duckte er sich hinter einen Baum und merkte plötzlich, wie wahnwitzig es war, hier ohne Waffe aufzutauchen. Andererseits konnte er sich auch nicht vorstellen, irgendwo anders zu sein, jetzt, da so viel auf dem Spiel stand. Direkt vor ihm waren zwei Männer in einem heftigen Disput verwickelt. Es ging um die Frage, wer jetzt an der Reihe war, mit einem alten Revolver auf die massiven Mauern der Kaserne zu feuern. Etwas weiter entfernt gab ein Offizier der Sturmgarden, einer Abteilung der städtischen Polizei, die Anordnung, ein 75mm Feldgeschütz an immer wieder anderen Stellen zu platzieren, damit die Rebellen in der Festung den Eindruck bekamen, ihre Angreifer verfügten über mehr Kanonen, als es tatsächlich der Fall war. Plötzlich erschien in einem der Kasernenfenster eine weiße Fahne. Die Menge, in der Erwartung, die Rebellen würden aufgeben, bewegte sich vorwärts und Barea wurde mitgezogen. Doch genauso plötzlich brach von den Mauern herunter Maschinengewehrfeuer los. Zu beiden Seiten Bareas sackten Angreifer in sich zusammen und fielen zu Boden. Die Menschen schrien, rannten zurück, formierten sich neu. Und dann, es war kaum zu glauben, wandten sie sich wieder wie ein Mann um und warfen sich mit einem riesigen Rambock gegen die Kasernentore, die unter dem Ansturm krachend nachgaben. Der Ansturm trug auch Barea in den inneren Bereich hinein. Auf dem Kasernenhof herrschte Chaos. Menschen schrien, rannten umher, gaben Schüsse ab. Auf einer der Galerien, die den Hof umrahmten, sah Barea, wie ein Eindringling, ein Goliath von einem Mann, sich einen Soldaten schnappte, dann einen anderen und sie wie Stoffpuppen über das Gelände auf das Pflaster unter ihm warf. In der Waffenkammer schnappten sich Milicianos Kisten voller Gewehre und Pistolen und reichten sie an ihre draußen wartenden Genossen weiter. Auf der anderen Seite des Hofes erwartete ihn ein noch verstörenderer Anblick. In der Offiziersmesse lagen Dutzende uniformierter Männer, einige von ihnen kaum älter als Bareas ältester Sohn, in den Lachen ihres eigenen Bluts. Barea verließ die Kaserne. Das Hochgefühl, das er während des Angriffs empfunden hatte, war wie weggeblasen. Draußen auf dem grasbewachsenen Exerzierplatz lagen unter der Mittagssonne weitere Hunderte von Leichen, Männer und Frauen. Auf dem Weg in den Park an der Calle de Ferraz konnte er nur einen einzigen Gedanken fassen. Wie still es doch war. In den folgenden Tagen bewegte Barea sich wieder in den Bahnen seines normalen Alltagslebens. Er ging in sein Büro im Patentamt. Er und sein Chef hatten beschlossen, dass sie trotz des rätselhaften Verschwindens einiger Kollegen und dem Ausfall der Postzustellung versuchen wollten, den Betrieb aufrechtzuerhalten, solange irgendjemand Patente anmelden oder schützen lassen wollte. Abends kehrte er nach Hause zurück zu Aurelia und den Kindern. Aber die Umstände waren alles andere als normal und alltäglich. Aus einigen der Büros im Gebäude an der Calle de Alcalá waren die Geschäftsinhaber verschwunden. Sie hatten sich mitsamt ihren Vermögen ins Ausland davongemacht. Andere, von denen bekannt war, dass sie mit den Faschisten sympathisierten, mussten damit rechnen, dass ihre Unternehmen beschlagnahmt wurden. Bald würde die Belegschaft oder ein Gewerkschaftsausschuss die Dinge in die Hand nehmen. Die Bosse waren jedenfalls draußen, so lautete zumindest die Devise der Milicianos, die am Dienstag im Gebäude auftauchten und ein Büro nach dem anderen inspizierten, um zu sehen, wer noch da war und was die Leute machten. Überhaupt traf man allenthalben auf diese freiwilligen Soldaten, Männer und Frauen in blauer Arbeiterkluft, eine quastenbesetzte Mütze auf dem Kopf und über der Schulter ein Gewehr. Alle gaben sich durch den Volksfrontgruß, die hochgereckte Faust, zu erkennen. Morgens brachen sie in großen Gruppen auf Lastwagen zusammengedrängt in die Sierra auf, um gegen die Streitkräfte der Aufständischen anzutreten, die versuchten, von Nordwesten her auf Madrid vorzurücken. Andere blieben in der Stadt zurück und kontrollierten an Checkpoints die Papiere der Passanten. Eines Abends musste Barea Gewehrfeuer ausweichen. Mitglieder der Bürgerwehr jagten einen Mann, den sie für einen Faschisten hielten, über die Dächer. Als Barea nach Lavapiés zurückkehrte, stieß er auf Personen, die die Wohnungen von Sympathisanten der Aufständischen plünderten und Gegenstände einfach auf die Straße warfen. Am Abend des Mittwoch ließ die Regierung über Rundfunk die Meldung verbreiten, dass der Aufstand praktisch niedergeschlagen war, und um das zu feiern, ging Barea mit seinem Bruder Miguel in das Café de la Magdalena, ein ehemaliges Flamenco-Lokal. Doch mit Entsetzen stellte er fest, dass es dort von Zuhältern und Prostituierten nur so wimmelte und von betrunkenen Arbeitern, die alle im Gürtel ihres Overalls eine neue Pistole stecken hatten. Die eine Hälfte grölte die Internationale, die kommunistische Hymne, als wäre es ein Trinklied. Die andere Hälfte versuchte, die Kommunisten mit anarchistischen Parolen niederzubrüllen und drohte tätlich zu werden. Er und Miguel gingen deshalb in Serafins Taverne in der Calle del Ave Maria. Dort kam Barea mit einem Fremden ins Gespräch, der ihm erzählte, er habe den Tag damit zugebracht, Faschisten aufzugreifen und dann zum Casa del Campo zu transportieren, dem wilden heiderartigen Park jenseits des Manzanares, der früher das Jagdrevier des Königs gewesen war und wo immer noch wilde Tiere lebten. »Wir haben sie hinausgeführt wie Schafe«, erzählte der Mann stolz. »Ein Schuss ins Genick und das war's dann.« Plötzlich fühlte sich die schwüle Sommernacht eiskalt an. »Aber das ist doch jetzt Sache der Regierung, oder nicht?«, fragte Barea. Der Fremde musterte ihn kalt. »Junge«, sagte er, »die Regierung, das sind jetzt wir.« Barea bezahlte seine Rechnung und verließ das Lokal. Auf dem Heimweg hörte er Schreie und das Geräusch schneller Schritte am Ende der Straße. Dann erklang ein Schuss, gefolgt von weiteren Schritten, die sich in der Ferne verloren. Einige Milizianos tauchten auf, um der Sache auf den Grund zu gehen. In der Mitte der Straße lag ein Mann. Er trug den schwarz-roten Schal der anarchistischen FAI und hatte ein Einschussloch mitten auf der Stirn. Einer der Milizianos hielt ein brennendes Streichholz vor den Mund des Mannes. Es bewegte sich nicht. »Wieder einer weniger«, sagte der Offizier. Danach konnte Barea nicht schlafen. Er stand auf und ging hinaus auf den Balkon. Die Stadt vibrierte vor Hitze und dem Lärm der auf voller Lautstärke aufgedrehten Radios. »Ich kann mich nicht einfach nur so treiben lassen«, dachte er. Es hatte weniger als eine Woche gedauert, dass der Aufstand der Faschisten genau die Revolution ausgelöst hatte, die sie 5 Jahre lang mit allen Mitteln zu verhindern versucht hatten. Dadurch, dass die bewaffneten Arbeiter und die Streitkräfte der Regierung miteinander kooperierten, hatten sie einen schnellen Sieg der Faschisten verhindert. Doch trotz der optimistischen Verlautbarungen der Regierung war völlig klar, dass die Revolte durchaus noch nicht beendet war. Das war ein Bürgerkrieg, und zwar nicht nur zwischen den Aufständischen und der Regierung, sondern auch zwischen den einzelnen Fraktionen, die die Regierung unterstützten. Ein Ende war nicht in Sicht, bevor Spanien sich nicht grundlegend verwandelt hatte, ob nun in einen faschistischen oder einen sozialistischen Staat. Aber Barea war klar, dass er Stellung beziehen musste. Nicht, indem er sich mit den Pseudosoldaten der Miliz solidarisierte oder mit der selbsternannten Bürgerwehr, noch weniger mit dem Pöbel, den er kurz zuvor im Café angetroffen hatte. »Sie werden nicht kämpfen«, dachte er bei sich, »sie werden rauben und morden, weil es ihnen Spaß macht.« Er musste selbst herausfinden, wie er sich nützlich machen konnte. Als er dort auf dem Balkon saß, legte er einen Schwur ab. Er wollte sich ganz dieser Aufgabe hingeben, egal worin sie bestand. Er wollte heraus aus der Zwangsjacke materieller Einnahmen und Ausgaben, weg von den Ansprüchen Aurelias und Marias, so lange, bis die Schlacht entweder gewonnen oder verloren war. Er wusste nicht, er konnte nicht wissen, wie sehr ihn dieser Entschluss verändern würde, was er dadurch verlieren und was er gewinnen würde. Aber er wusste, dass er sich dafür engagieren musste. Und er sagte sich, das ist der Anfang eines neuen Lebens. Sie hörten, es lebe der Tod, Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 104. Eine Niemandslandproduktion, 2019. Literaturhinweis. Ich verlasse einen Text aus dem Buch Hotel Florida, Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg von Amanda Vail. Die Originalausgabe erschien unter dem Titel Hotel Florida, Truth, Love and Death in the Spanish Civil War, 2014 im Verlag Strauss und Giraud, New York. Die deutsche Ausgabe erschien 2015 bei der Kottaschen Buchhandlung in Stuttgart. No pasarán. Pasaremos. Und wir tanzen. Und wir tanzen. Und wir tanzen. Und wir tanzen. Lass mal so tun, als wären wir immer jung. Lass mal eine Nacht drüber tanzen. Ohne Gedanken, eine Pause vor der Tür. Kollektives Schwitzen, alle rauchen, nur nicht wir. Seh uns auf der Mauer sitzen, sogar der Himmel hat getrunken. Schau mal, der Rotweinmond, wie ein Rubin, der Funken über den Bäumen thront. Zurück in den Club, wir werden laut, Leitungswasser gibt's für laut. So versifften Spiegel sehen wir so krass gut aus. Und die Gedanken sind frei, der Himmel weit, sie wollen alleine reisen. Wir zwei können hier bleiben. Und wir tanzen, bis wir vergessen, welcher Tag ist. Und wir tanzen, bis wir vergessen, was wahr ist. Und wir tanzen, bis wir vergessen, wie man stillsteht. Und wir tanzen, bis wir vergessen, wie man stillsteht. Das war Julia Engelmann von ihrem Poesiealbum, so heißt die CD. Das Lied Lass mal eine Nacht drüber tanzen. Wir werden heute anlässlich eines Studiobesuchs die Reihenfolge unserer Programmsegmente ein bisschen ändern. Ich habe vor, jetzt gleich direkt mit dem Katastrophenblock fortzufahren, anstatt allgemeine Themen zu behandeln, wie sonst normal üblich, weil wir eben heute Besuch im Studio haben werden. Das heißt, jetzt kommt der Katastrophenblock. Hier haben wir es. Es ist Montag, der 21. Januar 2019. Die Katastrophen und kommentierten Nachrichten im heutigen Niemandsland. Berlin. Der Bundestag hat die Einstufung der Maghreb-Länder Algerien, Marokko und Tunesien sowie Georgiens als sichere Herkunftsstaaten mit deutlicher Mehrheit zugestimmt. Für den Gesetzesentwurf der Bundesregierung votierten am Freitag in namentlicher Abstimmung 509 Abgeordnete, dagegen waren 138 bei 4 Enthaltungen. Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU hatte dafür geworben. So würden die Verfahren und im Fall einer Ablehnung die Abschiebungen beschleunigt. Die Regelung kann nur in Kraft treten, wenn auch der Bundesrat zustimmt. Dies scheiterte schon einmal am Widerstand der Grünen in der Länderkammer. Die Organisation Pro Asyl erklärt am Freitag, die Entscheidung widerspreche den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, wonach Sicherheit vor Verfolgung landesweit und für alle Personen und Bevölkerungsgruppen bestehen müsse. Berlin. Aufklärung zu Beratern von der Leyen verzögert. Union und SPD im Bundestag haben die Einsetzung des Untersuchungsausschusses zur Berateraffäre im Verteidigungsministerium vorerst gestoppt. Der Antrag wurde mit den Stimmen der Großen Koalition und der AfD zur Prüfung an den Geschäftsordnungsausschuss verwiesen, wie Vertreter der Opposition am Mittwoch in Berlin mitteilten. FDP, Linke und Grüne warfen der Koalition Blockade vor. Den Regierungsfraktionen war der Untersuchungsauftrag in dem Antrag nicht konkret genug formuliert. Der Ausschuss soll sich mit den Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe millionenschwerer Beratertätigkeiten und Berateraufträge im Ressort von Ursula von der Leyen befassen. Die 100 Sekunden Tagesschau, übernommen von der ARD vom heutigen 21.01.2019. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Streit über Brexit in Großbritannien. Die britische Premierministerin May will dem Parlament heute Alternativvorschläge machen. Das Unterhaus hatte in der vergangenen Woche den Brexit-Vertrag mit der EU abgelehnt. Britische Medien berichten, mehrere Abgeordnete wollten Änderungsanträge einbringen, um den Fahrplan der Regierung zu stoppen. EU-Außenminister treffen sich in Brüssel. Die Vertreter der Mitgliedstaaten wollen heute unter anderem darüber sprechen, wie die EU-Bürger besser vor Falschmeldungen im Internet geschützt werden können. Beginn der Tarifverhandlungen für öffentlichen Dienst. Verdi-Chef Psirske fordert für die Angestellten in den Ländern 6% mehr Gehalt. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Bezahlung dürfe nicht weiter hinter den Gehältern der Privatwirtschaft zurückfallen. Oxfam sieht weltweite Wohlstandskluft außer Kontrolle. Laut internationaler Hilfsorganisation ist das Vermögen der Milliardäre im vergangenen Jahr um 12% gestiegen. Gleichzeitig habe knapp die Hälfte der Weltbevölkerung nur maximal $5,50 pro Tag zur Verfügung. Totale Mondfinsternis. Über Mitteleuropa ist der Mond heute in den Schatten der Erde getreten und erschien so etwa eine Stunde lang als sogenannter Blutmond. Heute ganz im Süden viele Wolken, aber meist trocken. Im Norden starke Bewölkung mit etwas Schnee. In Nordseenähe auch Regen. Sonst abseits von Hochnebelfeldern sonnig. Höchstwerte von -4 bis +5 Grad. Ja, vielen Dank. Das waren die 100-Sekunden-Nachrichten von der ARD im heutigen Niemandsland. Ich wiederhole nochmal, wir haben die einzelnen Programmsegmente ein bisschen durcheinander gebracht heute. Der Katastrophenblock wurde vorgezogen, weil wir ab Viertel nach zwei etwa Besuch im Studio haben werden. Fahren wir fort mit den aktuellen Meldungen. Ja, ich blätter hier noch ein bisschen rum. Ah ja, hier haben wir eine tolle Meldung. Die Unwörter des Jahres. Unwörter des Jahres 2018 sind veröffentlicht und eins wurde gewählt. Das Unwort des Jahres 2018 heißt Anti-Abschiebe-Industrie. Der Begriff verhöhnt aus Sicht der Jury geltendes Recht. Er zeigt auch, wie sich der politische Diskurs sprachlich und in der Sache nach rechts verschoben habe. Erinnern wir einmal an die Wörter der vergangenen Jahre. 2017 war das Unwort des Jahres alternative Fakten bzw. die Unwörter des Jahres. Mit dem Begriff sollen aus Sicht der Jury Falschbehauptungen politisch salonfähig gemacht werden. Alternative Fakten klingt sehr harmlos. Ist wie alternative Wurst oder alternatives Leben, Müsli und so weiter. Völlig harmlos. 2009 gab es einen Höhepunkt, Betriebsratsverseucht. Damit würden Arbeitnehmerinteressen in völlig unangemessener Weise als solche dargestellt. Die Aktion Unwort des Jahres gibt es seit 1991. Sie sitzt in Darmstadt und bezeichnet sich als sprachkritische Initiative, die Grenzen des öffentlich Sagbaren in unserer Gesellschaft anmahnen will. Die Unwort-Jury besteht im Kern aus 4 Sprachwissenschaftlern und einem Journalisten. Für 2017 entschied sie sich für den Begriff alternative Fakten, geprägt von der damaligen Trump-Beraterin Kellyanne Conway. Zum Unwort des Jahres 2016 war Volksverräter gewählt worden, 2015 Gutmensch, 2014 war es die Parole Lügenpresse. Alle drei Begriffe werden vor allem von rechten und rassistischen Bündnissen und Menschen genutzt. Im Jahr 2013 war Sozialtourismus das Unwort, davor Opferabo 2012 und Dönermorde 2011. So, hier ist Werner mittlerweile im Studio. Moment, wir machen heute mal ohne Netz und doppelten Boden den Mikrotest. Augenblick. Okay, hallo Werner, guten Tag. Wie geht's? Guten Tag, es geht so. Ich beklag mich nicht. Welches Wort würdest du als Unwort wählen? Ich gebe dir mal ein paar Alternativen. Asyltourismus, Vogelschiss, Fliegenschiss, Datenschutzgrundverordnung, Hetzjagd, Deal, Ankerzentrum, Biodeutsche, Anti-Abschiebeindustrie, bedauerlicher Einzelfall und mutmaßlich. Was würdest du denn wählen? Ich würde alle zusammen auf den ersten Platz setzen. Alle zusammen. Alles Unwörter oder Unworte des Jahres 2018. Okay, wie geht's denn so? Alles okay? Ja, ja, alles geht weiter im neuen Jahr, wie es im letzten Jahr aufgehört hat. Also, wir können wieder reden, worüber wir wollen, über Brexit, über Trump, über Katalonien, Barcelona, überall ist das Gleiche. Mehr Menschen bewaffnen sich, das ist auch toll. Es gibt immer mehr Waffennarren oder immer mehr Leute, die Waffen kaufen. Die Meldung stammt aus Osnabrück. Im Jahr 2018 ist die Zahl der kleinen Waffenscheine um 10% gestiegen. Auch die Zahl der Waffen, die dann genutzt werden können, stieg an. Das Interesse der Menschen in Deutschland, sich zu bewaffnen, steigt weiter. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du auch den kleinen Waffenschein hast, ob du bewaffnet hier ins Studio kommst, vielleicht mit einer Glock-Pistole, einer Sig Sauer. Ja, schon, aber natürlich ohne Waffenschein, es wäre noch mal schöner. Also illegal, immer scheißegal. Ja, natürlich. Zum 31. Dezember 2018 waren im Nationalen Waffenregister 610.937 Inhaber des sogenannten kleinen Waffenscheins gemeldet, wie die Neue Osnabrücker Zeitung unter Berufung auf das Bundesinnenministerium berichtete. Das war demnach ein Anstieg um, Achtung, 53.377 oder 9,6%. Da laufen also eine Menge Bewaffnete in Deutschland herum, beziehungsweise haben zu Hause jede Menge Waffen. Im Vergleich zum Jahresende 2017 also. Schon zuvor war die Zahl der kleinen Waffenscheine deutlich gestiegen. Wer einen kleinen Waffenschein besitzt, darf Schreckschuss, Reizstoff und Signalwaffen verdeckt führen, aber nur im Notfall damit schießen. Also nicht einfach jetzt, hallo, ich habe einen Waffenschein und dann schießen, sondern es muss ein Notfall da sein. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, dass man einen Notfall braucht. Oder wenn wir gestern Abend Barca gewinnen, dann vor Freude in die schießt Luft man schießen, dem Messi ein Loch ins Bein. Eigentlich nicht. Oder dem Torwart von Leganés schießt man dann ein Loch in den Kopf. Vor Freude. Gut. Voraussetzung für die Erteilung ist, dass der Bewerber, Achtung, volljährig ist. Das ist schon mal wichtig. Keine Kinder. Und persönlich geeignet und zuverlässig erscheint. Der muss nicht sein. Der muss erscheinen. Das heißt, er muss sich eine geeignete und zuverlässige Fassade zulegen. Scharfe Waffen sind in Deutschland nicht ohne weiteres zugänglich. Doch auch die Zahl solcher Schusswaffen in privater Hand ist dem Bericht zufolge im vergangenen Jahr gestiegen. Und zwar um 27.000 auf knapp 5,4 Millionen Waffen und Waffenteile. Mit 3,6 Millionen handelt es sich in der Mehrzahl der Fälle um sogenannte Langwaffen. Also etwa Jagdgewehre, Büchsen und Flinten, wie die Neue Osnabrücker Zeitung weiter berichtet. Die Linke verwies darauf, dass der Trend zur zunehmenden Bewaffnung umgekehrt proportional zur rückläufigen Entwicklung schwerer Gewalttaten verlaufe. Linken Innenexpertin Ulla Jelpke sagte der Zeitung, hier zeige sich die Folge der Panikmache durch Law-and-Order-Politiker wie Innenminister Horst Seehofer und rechte Hetzer wie die AfD. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, GPD, Oliver Malchow, warnte vor Problemen wegen der steigenden Zahl von Schreckschusswaffen. Solche Waffen suggerieren eine trügerische Sicherheit oder auch höhere Verteidigungsbereitschaft, sagte er der Zeitung. Genau das kann eine Lage eskalieren lassen und den Nutzer möglicherweise selbst zum Straftäter machen. Ja, dieses Thema Waffen ist ja irgendwo verdeckt, mindestens überall vorhanden. Nur in den USA haben sie natürlich sehr viel, da sind sie wie immer uns schon weit voraus, sehr viel weniger Probleme als in Deutschland jetzt mit diesen lächerlichen Waffenscheinen und so. USA wissen wir ja schon immer diese, wie heißt die, National Rifle Association, eben ihr das Recht, das Waffen zu tragen, fördert oder unter allen Umständen beibehalten will, dann kann man natürlich mehr Geschäfte machen und mehr Waffen verkaufen. Und jetzt der letzte oder vorletzte Fall, der in Bolsonaro in Brasilien, der auch die Zivilgesellschaft jetzt bewaffnen will, dann würde ganz schnell die Kriminalität sinken und so. Hier in Spanien haben wir jetzt da den Vorsitzenden von der neuen rechten Partei da, Vox, der auch immer bewaffnet mit der Pistole im Hosenbund rumläuft, allerdings mit Waffenschein. Ja, und hier in Barcelona... Der ist auch Ex-Militär, der Typ, ne? Ja, ja, genau. Also. Haben wir hier in Barcelona auch so einen... noch nicht, aber fast. Das ist dieser Herr Jacobi, den wir ja schon mal ein oder zwei Mal hier erwähnt haben. Ne? Also wenn man so den Namen Jacobi hört, der Name, der dürfte nicht allzu vielen Leuten bekannt sein. Und also im besten Fall ab Juni wird dieser Name auch wieder in der Versenkung verschwinden. Aber im Moment müssen wir leider was dazu sagen. Also wer oder was ist Herr Jacobi? Wenn man so ein Foto sich anguckt von diesem Typen, so ein glatzköpfiger, stiernackiger Mann, so Kojak-Typ, ja, vielleicht 60 Jahre alt, ich weiß nicht, ein Deutscher, der offenbar schon länger hier in Barcelona lebt, Unternehmer, so im Stil Berlusconi oder Trump, aber natürlich im Kleinformat. Ne? Und zum ersten Mal ist dieser Typ vor ein paar Monaten bekannt geworden durch seinen Auftritt bei einer Versammlung vom Circulo Equestre. Wenn man jetzt den Namen sich anhört von dem Club, das hört sich irgendwie danach an, wie nach Leuten, die dem edlen Reitsport frönen. Ja. Aber im Moment ist nur noch übergeblieben vom Sport ein klimatischer Swimmingpool, ein Massagesalon, Sauna und ein Solarium. Und ab und zu Golfturniere organisieren. Und diesen Club gibt es übrigens schon seit Mitte vom vorletzten Jahrhundert. also 1850 oder so. Und im Spanischen Bürgerkrieg wurde der dann von den Gewerkschaften besetzt und ungefähr 50 Mitglieder von diesem Club, alles so alte, bessere Bourgeoisie, ne, da wurden 50 davon ins Jenseits befördert von der FAE, von der Federación Anarquista Ibérica, dann unter Franco, und also bis heute ist der Club dann wieder zurückgekehrt in die Hände von eben den besseren Kreisen. Und bei einer Versammlung von diesem Club, also vor ein paar Monaten, da war dann auch eingeladen der katalanische Parlamentspräsident Roger Torrent, der also für die Unabhängigkeit von Katalonien, von Spanien eintritt, immer mit dem gelben Schleifchen an der Jacke, und wo dann unser Herr Jacobi diesen Torrent vor sich gesehen hat, da ist es dann einfach aus ihm herausgebrochen. Da konnte er nicht mehr anders. Er musste jetzt einfach mal diesen Katalanen sagen, wo es lang geht. Ne? Dass sie einfach auf dem falschen Dampfer sind und dass sie nicht erkennen, was alles auf dem Spiel steht. Er fühlt sich dazu berufen. Wer sonst mit seiner Erfahrung als Unternehmer, mit seiner Lebenserfahrung, ne? Und dann hat er also versucht, den da in Senkel zu stellen. Und das Presse-Echo, das hat ihm dann aufs Neue bestätigt, dass er wirklich gebraucht wird. Dann hat er mir nichts, hier nichts, schnell eine Partei gegründet, wie du schon gesagt hast. Sie heißt Nosotros, also wir. Und präsentiert sich jetzt als Kandidat für die Bürgermeisterwahlen im Mai. Hat dann noch so ein paar andere Hansel um sich rumgeschaden, früher Gemeinderat von der Partido Popular. Und Victoria Alvarez, das war die frühere Geliebte von Jordi Pujol Junior, die dann auch in Abhörskandal verwickelt war. Und dann gibt er jetzt also... Moment, sie wurde abgehört. Achtung, sie wurde abgehört. Ja, sie war nicht verwickelt, sondern sie war das Opfer eines Abhörskandals, ja, weil sie die geheimen Machenschaften des Pujol-Clans an die Polizei weitergegeben hat. Und da hat man sie verfolgt, abgehört und ihren Ruf praktisch niedergeschrien. Das muss man hier sagen, weil das sehr wichtig ist. Sonst hat man das Gefühl, so wie du das formuliert hättest, sie wäre praktisch Täterin in dieser Geschichte. Täterin und Opfer, weil die hat sich da zusammengetan mit einer damaligen Abgeordneten, hohen Tier innerhalb von der Partido Popular. Ja, die auch abgehört wurde. Die wurde auch abgehört. Da hat man sogar im Blumentopf die Mikrofone reingetan in einem Restaurant. Also in dem Fall muss man wirklich sagen, das waren Opfer vom Pujol-Clan. Gut, okay. Also jedenfalls... Und vom katalanischen Geheimdienst. Ja. Fälschlicherweise als Detektivbüro dargestellt. Und also die gehört jetzt auch zu diesem zu dieser neuen Partei da von unserem Herrn Jacobi. Und jetzt tritt er also auf und gibt dann so Perlen von sich wie: Barcelona versinkt im Elend. Wir müssen in Barcelona wieder den Rechtsstaat etablieren. Barcelona braucht wieder Ordnung und Säuberung. Ada Colau, die wäre ja dann seine Konkurrentin bei den Wahlen im Mai, ne, ist faul und gehirnamputiert und sollte sich lieber einer anderen Sache widmen, zum Beispiel Böden aufzuwischen. So ein Hund, so ein krummer Hund. Und diese Ada Colau bezeichnet, die also jetzt Bürgermeisterin ist im Moment in Barcelona, eine giftige Hexe, ein giftiger Drachen, die sich mit ihrer Räuberbande diesen Parasiten des Rathauses bemächtigt haben. So, ja, und dann, falls noch Zweifel gibt, ob dieser Mensch nicht auf dem gleichen Niveau anzusiedeln ist wie Trump oder Bolsonaro oder wie von der neuen Partei von Vox, ne? Auf die Frage in Bezug auf Gewalt gegen Frauen und Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau war seine Antwort dann: also mir gefallen die Frauen. Und der hat jetzt, will sich jetzt natürlich bekannt machen wegen seiner Kandidatur. Seine letzte Furz-Idee ist, vor Barcelona im Meer eine künstliche Insel zu schaffen, also im Stile von Dubai, ne, und dort 300.000, man höre und staune, Sozialwohnungen zu installieren. Kartoffeln anzupflanzen. Und dann 300.000 Sozialwohnungen auf einer künstlichen Insel. Und er als Unternehmer, der Trump, ne, natürlich. Ne. Und, ja, übrigens ist aber genau, nicht schlecht. Ich meine, die Idee ist, Science-Fiction-mäßig ist die schon gut, ne, muss man auch sagen. Auch eine nette Geschichte. Dann wurde er befragt von Journalisten hier in Barcelona, was er meint zu dem schon seit Jahren diskutierten Thema, die Tram zu verlängern, also die Straßenbahn, die da rauf und runter fährt, aber noch nicht konnektiert sind, diese zwei Linien. Ne? Und danach wurde er befragt und dann in seiner Antwort sagt er irgendwas über Trump, über Donald Trump, weil der das Wort Tram nicht verstanden hat, Straßenbahn. Und dann haben sie ihn drüber aufgeklärt, über sein Missverständnis, und dann sagt er, ja, also nähere Einzelheiten zu diesem Thema weiß er im Moment nicht. Dann sagt er, ja, am Ende, um sich nochmal rauszustellen. Ja, es gibt Leute, die mich als Helden sehen. Ich weiß nicht, warum. Ja, also hier im Niemandsland werden wir ihn wahrscheinlich nicht zum Nationalhelden erklären. Ne? Also naja, der hat hier Einreiseverbot im Niemandsland. Das sprechen wir aus. Abschiebe. Er kommt in Abschiebehaft. Armer Idiot und sonst gar nichts. Ein Don Nadie. Also, Einreiseverbot ins Niemandsland und er kommt direkt in unser kleines privates Ankerzentrum und wird dann nach Pedralbes abgeschoben. Das ist unser Angebot. Sziasztok! Minden kedves hallgatónkat üdvözlünk a Kontrabanda FM Niemandsland programjában. Márti vagyok, Nagybánhegyesről. Katalonien liegt mitten in EU, also schweigt man. Befürworter der Unabhängigkeit vom spanischen Nationalstaat sitzen im Gefängnis. Der linke Politiker André Junco hat sie besucht. André Junco ist Bundestagsabgeordneter und Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats für Die Linke, also eine Partei, die man vielleicht hier ein bisschen mit Podemos gleichsetzen könnte. Und man hat ihn gefragt, Sie haben in der vergangenen Woche inhaftierte katalanische Politiker und Aktivisten im Gefängnis Lledoners besucht. Wie haben Sie deren Stimmung wahrgenommen? Antwort Junco, ich habe die noch nie so positiv bei Gefangenenbesuchen erlebt. Das hat mich beeindruckt. Die Ausstrahlung und Zuversicht der Gefangenen war bemerkenswert. Ihrer Einschätzung nach werden sie in Madrid verurteilt werden und sie wollen dann nach Straßburg zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen. Dort erwarten sie einen Sieg für sich. Hatten Sie den Eindruck, dass es den Gefangenen weiterhin um die Unabhängigkeit geht? War die nächste Frage an Junco. Sie haben sehr stark betont, dass es ein Kampf um Demokratie ist. Das heißt, Unabhängigkeit ist Demokratie an sich für die Gefangenen. Die Unabhängigkeit ist ein Thema, aber den Hauptkampf, den Sie führen, ist einer um elementare Rechte. Sie sehen das auch im breiten Kontext, etwa mit Blick auf die Entwicklungen in Europa mit dem Aufstieg extrem rechter Parteien. Dagegen wollen Sie vorgehen. Warum wird Ihrer Meinung nach diese teils sehr lange Untersuchungshaft angewendet? Junco, es gibt offenbar eine Strategie der spanischen Behörden, den Gerichtsprozess zu verschleppen und den Gang nach Straßburg so weit wie möglich nach hinten zu schieben. Das ist sehr deutlich politisch motiviert. Warum haben Sie Ihre Reise zu diesem Zeitpunkt angetreten? Antwort, der Grund für mein Kommen war das Gefühl, dass nochmal ein Signal gesetzt werden muss. Der Konflikt ist weiterhin ungelöst. Mitten in Europa sind 10% der Abgeordneten eines Regionalparlaments entweder in Gefängnissen oder im Exil, was offenbar nur wenige stört. Da die Prozesse Ende Januar anstehen, muss das Thema auf die Agenda. Erst Ende Dezember hat die Bundesregierung erneut von ihrem Vertrauen in den spanischen Rechtsstaat gesprochen und betont, der Konflikt mit Katalonien sei intern. Antwort Junco. Traditionell orientiert sich die deutsche Linie sehr, sehr eng an Madrid. Das Verhalten der Bundesregierung ist also Ausdruck einer politischen Haltung, die auch nach dem 1. Oktober 2017, Tag des Unabhängigkeitsreferendums, der dann als illegal erklärten katalanischen Regierung klar zu erkennen ist. Die Debatte um die Auslieferung Carles Puigdemonts, ehemaliger Regionalpräsident Kataloniens, der 2018 in der BRD festgenommen worden war, passt da nicht ganz rein. Vielleicht ist ja die Justiz in Deutschland ein bisschen unabhängiger als die Regierung. Bis wohin kann heutzutage ein EU-Staat damit gehen, unbehelligt politische Dissidenten ruhig zu stellen? Hunko, das frage ich mich auch. Ich habe mich viel mit dem europäischen Haftbefehl beschäftigt. Bei diesem wird davon ausgegangen, dass es sich um Rechtsstaaten und Demokratien innerhalb der EU handelt. Die Tendenz ist aber eher, dass wir eine Erosion in beiden Punkten beobachten. Dabei bin ich auch sehr vorsichtig bei solchen automatisierten Strafverfolgungsangelegenheiten wie dem europäischen Haftbefehl. Ich bin froh, dass Puigdemont nicht automatisch überstellt wurde. Was diese Protostaatlichkeitsstrukturen der EU angeht, bin ich sehr skeptisch. Wenn Katalonien in Venezuela oder Russland liegen würde, dann wäre das ein großes Thema. Vielleicht auch in den Abendnachrichten hierzulande. Man würde die Schicksale der einzelnen Gefangenen beleuchten. Da Katalonien aber mitten in der EU liegt, schweigt man. Aber die Regierung in Polen und Ungarn werden kritisiert. Hunko, ja, das ist richtig. Aber das ist nochmal was anderes als bei Spanien. Das ist Westeuropa, da ist der Konflikt vielleicht noch etwas anders gelagert. Es gibt jetzt ebenfalls die Debatte über die Rechtsstaatsinitiativen der EU. Auch da bin ich skeptisch. Die EU versucht zunehmend, bestimmte Aufgaben an sich zu ziehen. Das ist nicht immer positiv, weil meiner Ansicht nach die Strukturen, die die EU aufbaut, in puncto Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und Überwachung von Demokratie, letztlich stark von geopolitischen imperialen Interessen geprägt sind. Und die letzte Frage, denken Sie, dass der Katalonien-Konflikt ohne internationale Unterstützung lösbar ist? Hunko, nein. Es kann natürlich sein, dass sich irgendwann die Kräfteverhältnisse so in Spanien verändern, dass auch das dort lösbar ist. Aber aktuell sehe ich das nicht. Ja, es sieht aber nicht so aus, als ob sich die Kräfteverhältnisse verschieben werden in nächster Zeit. Also so ähnlich wie jetzt in Großbritannien im Brexit ist hier auch in Katalonien alles ist, der Karren steckt in der Scheiße, festgefahren und es ist kein Ausweg sichtbar. Ja. Was wir letzthin kommentiert haben, schon vielleicht gibt es eine Zustimmung von Seiten der katalanischen Nationalisten zum Haushaltsplan der sozialistischen Regierung, aber gleichzeitig gibt es auch Sachen, die wieder darauf hinweisen, dass sich die Sache noch verschlimmert. Und jetzt gibt es zum Beispiel eine neue Partei hier in Katalonien, also genau das, was uns noch gefehlt hat. Ne? Was für eine, die weniger stur ist, eine, die versucht, aus der verfahrenen Situation rauszukommen? Nein, natürlich nicht. Eine neue nationalistische Partei und die nennt sich Crida Nacional per la Repubblica. Und die gibt es zwar schon länger waren aber seither so eine Art Sammlungsbewegung, so haben sie sich mindestens präsentiert, haben sich aber jetzt als Partei eingeschrieben. Und wer sind die Hauptfiguren? Carles Puigdemont, der also da in Brüssel sein Unwesen treibt, Jordi Sánchez von dieser katalanischen Nationalversammlung und unser Freund Quim Torra. Und die sind alle im Moment noch in der alten Partei PDeCAT, die existiert und auch weiterhin existieren soll, sind aber die Hardliner, sagen wir mal, die engstirnigsten von allen Nationalisten. Und die gründen jetzt eine neue Partei, wollen am nächsten Samstag ihren Gründungskongress abhalten und die sind also jetzt, wollen eine neue Partei machen, sind in der PDeCAT und diese PDeCAT lässt aber keine doppelte Mitgliedschaft zu. Das heißt dann entweder Spaltung oder muss diese PDeCAT noch schnell die Statuten ändern. Das wäre aber dann de facto einfach eine Unterwerfung der Partei unter die Linie, die die Hardliner vorgeben. Ne? Und das Problem dieser Partei ist eben, dass die Mehrheit der Mitglieder vermutlich gegen diese feindliche Übernahme sind, aber die führenden Köpfe, die eben bekannt sind in der Bevölkerung, also das ist wichtig im Hinblick auf mögliche Wahlen, die sind eben bei dieser neuen GRIDA, dem nationalen Aufruf für die Republik. Und neben Puigdemont, Tora und diesen Leuten, dann da gehört auch die Elsa Artadi dazu und eben auch einige von denen, die jetzt im Knast sitzen. Jordi Turull, Joachim Forn, Josep Rull und so weiter. Ja, das ist die Situation hier. Nadie quiere bajarse del burro, wie, also keiner will vom Esel runtersteigen. Alle sehen aus wie Lemminge, die einer hinter dem anderen massenhaft auf den Abgrund zurennen und da dann vermutlich auch reinfallen werden. Kommen wir direkt zu den Barcelona-Nachrichten. Es gab eine Demo am vergangenen Dienstag. In über 50 Städten fanden am Dienstag vergangener Woche Demos von Feministinnen und Feministen gegen die Gewalt gegen Frauen statt. In Barcelona kamen etwa 3000 Menschen um 19 Uhr zu einer Protestkundgebung auf die Plaza Sant Jaume. Die Rechte der Frauen sind keine Wechselmünzen, um politische Machtspiele auszuhandeln, war eine der großen Parolen. Ich bin da gewesen und schildere Ihnen nun ein paar Eindrücke direkt von der Wahl. Es ist Dienstag, der 15. Januar 2019. Es ist 19 Uhr am Abend. Ich befinde mich hier an der Plaza Sant Jaume. Es ist ein halber zunehmender Mond über dem Platz. Vor dem Rathaus und gegenüber dem Palau de la Generalitat ist eine große Menschenmenge versammelt. Ich zähle etwa 500, 600 Menschen. Und es geht um Solidarität mit den andalusischen Feministinnen. Es gibt eine Protestkundgebung gegen die ultranationalistische, ultramachistische, rechtsradikale Partei Vox, die bei den letzten Wahlen in Andalusien fast 11% der Stimmen bekommen hat und logischerweise dann auch im andalusischen Parlament sitzen wird und schon einen Pakt mit den rechten Parteien geschlossen hat, mit Ciudadanos und PP. Was bedeutet das für die Frauen? Die andalusische Vox hat bereits proklamiert, dass man die Gesetze, die progressiven Gesetze zum Schutz der Frauen und ihrer Rechte und ihrer Gesundheit und ihrer Sicherheit nicht akzeptieren werde. Man will also praktisch die Gesetzgebung zurücknehmen, sobald man Einfluss hat in der Regierung. Das haben diese Herrschaften angekündigt. Und natürlich auch angesichts eines Klimas von Feminizid und von zunehmender Aggression gegen Frauen und Mädchen haben sich heute hier viele, viele, viele Menschen versammelt. Überwiegend Frauen, aber ich sehe auch sehr viele Männer, junge Männer, um gegen diese Partei und diese Ideologie und diese menschen- und frauenverachtenden Tendenzen in unserer Gesellschaft zu protestieren. Visca, visca, visca, la lucha feminista. Es lebe der feministische Kampf, rufen hier die Leute und die Frauen besonders. No es no, eine weitere Parole der feministischen Frauen gegen die sexuellen Aggressionen besonders von vielen Männern. No es no, nein heißt nein. No es abuso, es violación, es ist kein Missbrauch, es ist eine Vergewaltigung, rufen die Mädchen. Sie spielen damit an auf die Richter, die Vergewaltiger als Missbrauchsdelinquenten behandeln und nicht als das, was sie sind, Vergewaltiger, denn dann kriegten sie über 10 Jahre Knast. So kommen sie nach ein paar Monaten oft schon wieder raus. Ein großes Problem, ein großes Justiz, das heißt Unrechtsproblem hier in Spanien. Ja, wie Sie hören, war da ordentlich was los auf dieser Demo. Übrigens, die Faschisten von Fox haben am nächsten Tag in einer Erklärung gesagt, der friedliche Protest sei eine Kale Borroka gewesen. Kale Borroka ist ein Ausdruck, der geprägt wurde im baskischen Straßenkampf. Es ist wirklich militanter Kampf auf der Straße. So eine Lüge, so ein Unsinn. Die Frau spricht auf Katalanisch und sagt, es handelt sich hier nicht nur um ein Problem, das Andalusien hat mit der rechtsradikalen Vox-Partei, sondern es handelt sich um die Rechte aller Frauen in diesem Land. Schluss mit dem Faschismus, Schluss mit dem Rassismus, Schluss mit dem Heteropatriarchalismus und der Gewalt gegen Frauen. Keinen Schritt weiter rufen die Leute jetzt. Um mich rum hier übrigens ziemlich viele Männer mittlerweile, die sich mit dem Feminismus und ihren Ideen und seinen Ideen identifizieren. Wir natürlich auch dabei. Von Niemandsland 91 FM, Kontrabanda. Bleiben wir bei den Barcelona-Nachrichten. Gewalt gegen Frauen. Die Mossos-Polizei hat am Sonntag einen Mann festgenommen, der unter dem dringenden Verdacht steht, eine Frau schwer verletzt zu haben. Die Frau wurde in einem Innenhof der Carrer Aurora im Stadtviertel Raval gefunden. Sie befindet sich im Krankenhaus. Thema Gewalt gegen Homosexuelle. Das Rathaus von Barcelona erklärte am Montag, dass es als Nebenkläger im Prozess gegen eine Gruppe homophober Gewalttäter auftreten werde. Die Männer hatten einen Mann angegriffen und verletzt, als dieser am Samstagmorgen vergangener Woche den U-Bahnhof Urquinaona verließ. Dies erklärte Ada Colau. Man werde als Nebenkläger auftreten. Gesundheitsgefahren in Katalonien. Mit 2136 Anzeigen ist Katalonien die spanische autonome Region, in der die drittmeisten ärztlichen Fehlbehandlungen angezeigt werden. Hinter Madrid mit 3.285 und Andalusien mit 2.706. In Barcelona konzentrieren sich hier die meisten Fälle. Dies geht aus veröffentlichten Zahlen der Organisation Defensor del Paciente hervor. 160.584 Patienten, die höchste Zahl in ganz Spanien, warten in Katalonien auf einen Operationstermin. 145 Tage Wartezeit sind hier der Durchschnitt. Strompreise. 40% beträgt die Erhöhung der Strompreise allein in den ersten Wochen des neuen Jahres 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. 62,87 Euro kostet die Megawattstunde. Viel Spaß. Thema Renten. Rentner. 15 Milliarden fließen als Kredit in die Rentenfinanzierung, um die Extrazahlungen zu finanzieren. Dies teilte das Ministerio de Trabajo und das Finanzamt vergangene Woche mit. Thema Gas. Der Preis der Bombona, die Gasflasche, ist ab Dienstag vergangener Woche um 4,96% gesunken und kostet jetzt 14,57 Euro, wie das Ministerio para la Transición Ecológica mitteilte. Thema Tourismus waren 50,1 Millionen Passagiere, lautet der neue Rekord des Flughafens El Prat in Barcelona für das vergangene Jahr 2018. Das sind 6,1% mehr Fluggäste als im Vorjahr. Eine historische Zahl. Nach Fluglinien geordnet liegt die Gesellschaft Vueling mit 19,13 Millionen Passagieren an erster Stelle, gefolgt von Ryanair mit 7,47 und EasyJet mit 3,52 Millionen. Wundern Sie sich also nicht, meine Damen und Herren, verehrte Hörerinnen und Hörer, wenn Sie immer mehr Menschen auf den Straßen hier in Barcelona sehen. Sie werden hergeflogen, sie werden 3 Tage ausgesetzt, sie werden rumgeschickt zum Essen kaufen und werden danach wieder weggeflogen. Das ist ein unglaublich tolles Geschäftsmodell. Thema Barcelona, Wissenschaftsstadt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt werden im Februar an der großen Wissenschaftsbiennale Ciudad y Ciencia teilnehmen, einem Treffen, das zum Ziel hat, die Wissenschaften den Bürgern einer Stadt nahezubringen. Etwa 100 Aktivitäten sind hier vorgesehen. Vom 7. bis 11. Februar 2019 soll das alles stattfinden. Mit 400.000 Euro wird der Kongress vom Rathaus finanziert. Zu Gast werden kommen die Nobelpreisträger und Trägerinnen Ada E. Jonath für Chemie, Jerome Isaac Friedman, Physik, die Ex-NASA-Astronautin Ellen S. Baker, die Philosophin Marina Garcés, die Kunstkritikerin Karin Oehlschläger und viele, viele andere mehr. Themen dieser Wissenschaftsbiennale zur Demokratisierung der Wissenschaften für die Bürger sind Nanotechnologie, Alterung, Robotisierung, Klimawechsel und ihre Wirkungen auf die Einwohner der Städte natürlich. Wissenschaftler und Bürger sollen zusammengebracht werden. 132 Veranstaltungen sind geplant. Debatten, Konferenzen, Ausstellungen, Kino. Orte sind Real Academia de Medicina, das CSIC und das IEC. Schutz für eure Arbeit. Thema Dschihadismus und Kleinkriminalität. Eine Großrazzia gegen mutmaßliche islamistische Attentäter im Kleinganoven-Milieu fand am vergangenen Dienstag im Zentrum von Barcelona um den Santa Catarina-Markt statt. 17 Männer wurden hier verhaftet. Sie sollen für 369 Raub- und Diebesdelikte verantwortlich sein. Aber noch mehr. Es handelt sich bei den Verhafteten um Bürger aus Marokko, Libyen und Ägypten zwischen 33 und 44 Jahren. Die meisten treiben sich schon seit Jahren in den Straßen herum und sind allen Anwohnern bestens bekannt, das muss ich sagen. Wie zum Beispiel ein gewisser Rabah, ein Algerier, der in der Calle de San Cristóbal im Borneviertel seine Diebeshöhle hat. Aufatmen unter den Einwohnern. Diese Leute hat man jahrelang unbehelligt klauen gesehen. Nun ist der Spaß vorbei. Viele von ihnen sind, und da muss man hingucken, was da passiert, als Dschihadisten überführt worden, angeblich. Jedenfalls war das eine Riesensache. Die Polizei hatte am letzten Dienstag das ganze Viertel abgesperrt und da kam man nur mit Gesichtskontrolle rein und raus. Das ist ein Gruß aus der Freien Republik Churangrati. Ich übersetze mal gerade. Es heißt also, mutig schreitet der Wasserbüffel am Morgen zum Fluss, wo das Krokodil lauert. Thema Verhaftungen. Die Festnahme von verschiedenen separatistischen Aktivisten erzeugte am Mittwoch vergangener Woche die Stilllegung des katalanischen Parlaments durch die Separatistenparteien ERC, PDeCAT und CUP. Am 20. Dezember hatten Separatisten die Gleise des Hochgeschwindigkeitszuges besetzt und den Verkehr unterbrochen. Die CDR war hier verantwortlich. 16 Personen wurden vorübergehend von der Policía Nacional festgenommen, darunter zwei CUP-Bürgermeister aus der Provinz Girona. Ein Neffe des Präsidenten Torra befand sich unter den Festgenommenen. Sein Onkel hatte ja zum Widerstand gegen Madrid und Spanien aufgerufen und hatte gesagt, besetzt die Schienen, stört die Spanier. Dabei vergisst er, dass er die Schienen in Girona besetzt hat. Er hätte vielleicht nach Extremadura fahren lassen sollen und die Schienen in Madrid besetzen sollen. Das hätte mehr Sinn gemacht. Nun gab es also wütende Proteste gegen die Festnahmen. Und hier endet unser Katastrophenblock. Unsere Studiogäste sind gerade da draußen auf dem Flur eingetroffen. Werner, ein Kommentar zu den Barcelona-Nachrichten. Naja, du lebst in der Oberstadt, du kriegst diese Dinge da alle nicht so mit. Du lebst, wo die Reichen und Berühmten wohnen. Wir unten im proletarischen Kiez, noch proletarischen, ja schon fast ganz durchgentrifizierten Kiez, haben, wie gesagt, jeden Tag die harte Straße vor Augen. Und sehen auch das Elend in jeder Weise, das sich da abspielt. Wenn du das so siehst, dass ich in den besseren Vierteln wohne, wo die Reichen wohnen, dann und Berühmte. Dann würde ich dir doch mal empfehlen, dass du mal einen Spaziergang machst Richtung Norden, wie es da aussieht. Also das ist nicht mein Stadtteil. Gut, aber es war ein kleiner Scherz, Entschuldigung. Ach so, ja gut, darüber reden wir dann ein andermal vielleicht. Gut, die Studiogäste sind da, vielleicht holen wir die mal kurz rein. Und dann wird es ein paar Interviews mit diesen jungen Leuten bzw. mit den Kindern geben. Ein Lied von der Welle Erdball, Fred vom Jupiter. The radio is a cinema in your head, so listen to it. Listen to Niemann's Land 91.4 FM, Contrabanda Barcelona. Live your style, you are what you hear. Der Besuch ist mittlerweile hier im Studio eingetroffen. Ja, mittlerweile also hier im Studio eine Menge kleiner außerirdischer Kinder. Die sehen wie Kinder aus, aber ich weiß nicht, ob sie Kinder sind. Ich muss die mal fragen. Wir gehen also mal rum und fragen. Ja, seid ihr denn Kinder? Hallo. Wer möchte denn sprechen von euch? Du, ich sehe da, du heißt Plix oder was? Exe Plix. Erzähl mal, wo kommst du her? Ich komme aus einem Planeten in eine andere Dimension. Der heißt Plix. Und kannst du uns diesen Planeten ein bisschen erklären? Wie ist der so? Ist der, naja, ist der grün oder gelb, ja, oder was? Er ist ganz grün und er hat zwei ganz große wie Steine. Und von weit weg sieht er ein bisschen aus wie ein Marsmenschenkopf. Holla, das ist aber interessant. Und neben dir sitzt ein anderer Außerirdischer, ein außerirdisches Kind. Wie heißt du denn? Hallo. X. Sprich mal ins Mikro. X. X. X, einfach nur X. Ja. Gut, X. Gibt es Schulen bei dir auf dem Planeten? Nein. Ihr braucht keine Schulen. Kommt ihr so direkt mit allem geboren auf die Welt, oder? Nein, man hat Antennen und die steckt man ein und dann in so wie 5 Minuten weiß man schon alles. Oh, das ist gut. Dann bekommst du die Informationen vermittelt über so eine Art Gehirntransfusion. Ja. Wow. Und neben dir sitzt noch ein anderes Kind. Hallo? Ich heiße X. Auch X, also X und X. Ja. Wie kann man euch denn unterscheiden? Ihr seht gleich aus. Das kann man nicht. X2, ich nenne dich X1 und X2. X2, an dich auch eine Frage. Gibt es Eltern auf eurem Planeten oder kommt ihr aus einem Ei? Auf ein Ei, also ja. Da liegt irgendwo ein Ei auf dem Planeten, dann geht die Schale auf und ihr kommt rausgestiefelt. Ja. Und wer ernährt euch denn? Was esst ihr? Bäume. Ihr esst Bäume? Und Pflanzen. Ulla. Dann gehen wir zum nächsten Kind. Da haben wir einen, ich würde sagen, das ist ein kleiner Junge, ne? Wie heißt du denn? Ich heiße Rix und ich esse, also Baumrinde und Gemüse. Baumrinde und Gemüse. Welche Farbe hat denn das Gemüse? Grün und blau. Also wenn man das zusammen mit, so wie Rotkohl oder sowas, ne? Blaubeeren, gut. Und dann gibt es auch Mädchen auf dem Planeten, habe ich gesehen, ne? Da haben wir ein Mädchen erstmal. Ich heiße Luka Norevic und komme aus einem blauen Planeten. Du kommst also aus einem anderen Planeten wie deine Kolleginnen und Kollegen hier. Ja. Ja? Darf ich dir auch eine Frage zu deinem Planeten stellen? Ja. Kommt ihr in friedlicher Absicht? Ja. Ihr seid friedliche Außerirdische. Ja. Das freut mich, sonst, ich habe da hinten schon meinen Roboter, meinen Kampfroboter positioniert, der bewacht euch, aber das ist jetzt nicht mehr nötig. Ja, bitte, Kampfroboter, kannst die Laserkanone runtertun. Dann haben wir noch ein anderes Mädchen hier, hallo. Ich heiße Sofrindis und ich komme aus einem Tütchenplanet. Die Häuser sind Gummibärchen und Marshmallow. Die Pflanzen sind Gummibärchen, alles ist süß. Ja, wir essen die Blumen, das sind Gummibärchen. Ja, was wollt ihr denn auf unserem Planeten hier alles machen? Spielen. Ihr könnt nicht in die Schule gehen. Nicht in die Schule gehen, gut. Wollt ihr denn andere Kinder kennenlernen, oder? Ja. Ich sehe, ihr habt da so Antennen alle am Kopf. Wozu sind die da, diese Antennen? Zum Sachen lokalisieren, die weit weg sind. Gibt es auf eurem Planeten Roboter? Naja, es gibt keine Roboter. Wir machen alles schon, weil mit unseren Antennen können wir schon alles lokalisieren, was wir brauchen. Bei meinem Planet gibt es keine Roboter. Wo habt ihr denn unsere Sprache gelernt? Mit unseren Antennen. Wir haben sie einfach lokalisiert irgendwie. Wo hast du die denn dann reingesteckt, die Antennen? Oder hast du da ein Kabel dran? Man muss nur die irgendwo anstecken, irgendwo, an die Wand legen oder etwas. Und wenn drinnen zum Beispiel jemand Spanisch redet, dann können wir den Spanisch gleich in unser Gehirn transporten und wir können schon Spanisch. Dann habe ich eine Frage an X und X. Da ist so eine große Frau mit grünen Haaren und so einem komischen Ring in der Nase. Ist das ein Datenübertragungsring oder was ist das? Und wer ist diese Person? Die hat sich noch nicht vorgestellt. Die heißt Corinne. Und ist das eine Fremdenführerin hier auf diesem Planeten für euch oder was macht die? Das ist eine Fremdenführerin, die hat gute Connections, ganz viele Antennen. Ins Radio, in die Schule, an den Strand, die Bassa Astronautica. Ich bin voll vernetzt. Mädchen vom anderen Stern, wie seid ihr hergekommen? Mit dem Luftballon oder mit dem Fahrrad oder was? Mit einer Rakete oder... Fliegt die mit Lichtgeschwindigkeit oder wie schnell ist die? Sehr schnell. Ich bin gekommen, ich habe so einen Gürtel, da kann ich mich in eine andere Zeit oder in einen anderen Planeten... In Lichtgeschwindigkeit transportieren. Das ist super. Davon träumen alle. Ich habe hier ein Lied, das möchte ich euch vorspielen. Vielleicht könnt ihr das hören. Das ist von einem Freund, der heißt Fred und der ist vom Planeten Jupiter. Ich nicht. Ja, Fred vom Jupiter. Wir hören mal kurz das Lied und dann stelle ich euch noch ein paar andere Fragen, okay? Fred vom Jupiter, mal sehen. Jupiter, Jupiter, der Traum aller Frauen, du machst mich Damen und Herren, Sie hören Niemandsland bei Contrabanda 91.4 FM, Barcelona. Es ist Montag, der 21. Januar 2019. Wir senden direkt hier mit einer Gruppe von außerirdischen Kindern. Sie sind gerade in ihren Raketen und Raumschiffen hier bei uns gelandet. Und die große grünhaarige Frau mit dem Rüssel, die hat einen Rüssel, die hat keinen Mund, sie hat wie so einen Elefantenrüssel, die ja, wird uns jetzt etwas erzählen. Frau Rüssel, wenn ich Sie so nennen darf. Hier, Frau Rüssel, Frau Rüssel. Frau Rüssel an alle Erdbewohner. Also, diese Planetenkinder, die sind gekommen, weil die Menschen auf der Erde sind so grässlich dumm. Es wird jetzt hier immer dreckiger, immer voller. Und man muss den ganzen Tag in die Schule gehen. Also die Kinder von den Planeten, die hergekommen sind, die spielen alle den ganzen Tag, oder? Manchmal gehen sie zur Schule, aber... Also manchmal. Und manchmal spielen sie zu Hause. Sie gehen nie in die Schule und... Sie essen, dann kacken es, nochmal essen, dann kacken es und sie essen und nie wird das fertig. Ja, das ist also wie so ein Kreislauf von ewigem Rein und Raus. Wenn ich das so verstanden habe. Das ist aber interessant. Ihr habt da so was Grünes. Was ist das? Ich sehe da so wie so eine Schleimkugel. Das Essen. Aber das hat Augen, oder? Ja. Ist das irgendwie ein Wesen, das lebt, oder? Ja. Und das esst ihr? Ja. Wie wir hier die Tiere. Wie heißen diese Wesen? X und X. Essen. Ja, wir nennen es immer Essen. Die Tiere heißen Schleims. Schleims? Die wohnen am wenn eine Pflanze tot wird, dann am sein Blut in unserem Planeten wird zu ein Schleimi, diese Tiere, und dann essen wir die. Gut, das sind also aus Pflanzensäften entstandene Tiere. Und wenn die Mütter dieser Tiere, sagen wir mal, den Tisch gedeckt haben, sagen die dann auch... Nein. Ja oder nicht? Nein, weil auf dem Planeten kann man essen, wann man möchte. Da muss man sich auch nicht an den Tisch setzen. Man nimmt einfach die Kugel und isst und spielt weiter. Man wird gar nicht gestört durch das Essen. Und wie sieht es denn aus mit der Atmosphäre? Gibt es auf eurem Planeten Luft, die man atmet? Oder lebt ihr da unter Wasser oder in einer Kugel? Oder wie sieht das aus? Wer möchte was sagen? Naja, in unserem Planeten, da haben wir wie... Naja, wir brauchen keine Atmosphäre, weil wir können Luft oder auch ohne Luft wohnen. Ihr könnt ohne Luft wohnen. Freund Werner, der möchte auch was sagen. Ja, eine Sache würde ich doch noch gerne wissen. Ihr habt uns ja gerade euer Essen hier präsentiert. Wie hast du gesagt? Schleimi heißt das oder so ähnlich? Ja. Und das ist grün. Und du sagst, das wird dann gemacht aus dem Blut von den toten Tieren, ne? Nee, toten Pflanzen oder Blumen oder... Ich habe schon gedacht, dass das Blut bei euch da oben dann grün ist und nicht blau. Blaues Blut, rot. Aber gut, wenn das aus Pflanzen ist, umso besser. Dann seid ihr ja Vegetarier. Ne? Es gibt von vielen Farben das Essen. Es gibt auch blaues, braunes und viele andere Farben. Aber gibt es denn überhaupt genug Essen auf eurem Planeten? Ja. Oder gibt es ja auch ganz viele Leute, die nichts zu essen haben? Es gibt sehr viel Essen. Und nie ist der fertig. Ja, klar, weil man isst es und es kackt es. Man isst es und es kackt es. Und nie ist es zu Ende. Man isst es und dann kackt man es wieder. Ah, das ist also so quasi so ein Essen, was oben rein, unten raus, dann kann man es immer wieder benutzen. Yeah. Ein Recycle-Essen. Yeah. Ja. Aber das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Sag mal, hat von euch gerade jemand Essen unten rausgelassen? Nein, das riecht ganz gut. Das riecht immer gut. Also ich weiß, was der erste Astronaut, was da oben Ja, auf den Mond war, das war Neil Armstrong. Das war die Mondlandung 1969, ne? Ja, da wart ihr noch gar nicht auf der Welt, ne? Oh, mein Kollege, der isst da gerade so eine blaue, so einen blauen Schleim. Unserem Planeten am immer, wenn eine Pflanze tot wird, ein bisschen von dem Blut, es wird nicht das ganze Blut in den Schleim verwandelt, auch ein bisschen von das Blut am geht unter die Erde und dann wachsen immer wieder Pflanzen. Das ist schön, das ist ja wie hier auch, ne? Da fallen ja Knospen von den Bäumen, die fallen in die Erde und dann wächst da wieder ein neuer kleiner Baum draus. Wir haben immer Pflanzen, weil wir der Naturplanet sind. Gibt es bei euch keine Maschinen auf dem Planeten? Nein. Und diesen Slime macht diesen Geräusch. Das klingt ja wie Wasser. Können die auch platzen und dann macht's Baut und der ganze Schleim. Die kann man schmeißen und dann fliegen die auseinander. Die platzen auch, oder was? Nein. Na, dann haben wir ja Glück gehabt. Die gehen nur kaputt mit Scheren. Wie lange wollt ihr denn hier bleiben auf der Erde? Eine Woche. Seid ihr nur hier in Barcelona gelandet oder sind noch mehr von euch vielleicht in Berlin, in Tokio, in New York gelandet? Ja. Aber wir X und X wollen eine Sekunde. Nein. Dann kommen wir mal wieder in ein Jahr und wir sind dann 10.000 Jahre da. Das heißt, in einer Sekunde vergehen woanders 10.000 Jahre, willst du das sagen? Dass die Zeit relativ wir ist. Wir gehen jetzt in eine Sekunde und danach können wir nochmal in einer Sekunde. Und dann bleiben wir 10.000 Jahre hier. Hullo, das bis ist toll. Bis die Erde kaputt geht. Hoffen wir, dass sie noch lange hält, ne? Ja. Ja, Mensch. Und wollt ihr vielleicht so ein paar Erdmenschen mitnehmen auf euren Planeten? Nein! Gibt es auf eurem Planeten auch A, Spielzeug und B, gibt es da Tiere? Es gibt von alles. Welches Spielzeug gibt es denn da? Gibt es Puppen oder Teddybären oder sowas? Oder? Es gibt Hot Wheels. Was? Hot Wheels. Was ist das? Erklär das mal. Autos, die sind von Autos von Rennen. Also Rennautos? Rennautos, damit fahrt ihr dann über den Planeten. Aber das ist dein Planet. Die anderen, die Jungs, haben ja gesagt, da gibt es keine Maschinen, ne? Wir haben keine Spielzeuge, aber hier haben wir Tiere. Was für Tiere sind das? Außerirdische Tiere. Alle. Könnt ihr eins beschreiben? Sind die groß oder klein? Oder? Riesig, ja. Winzig. Riesig und winzig. Und was fressen diese Tiere? Gar nichts. Die leben von Luft und Licht. Nein, in unserem Planet gibt es keine Luft. Man atmet Öl. Man atmet Öl. Meine Güte. Das ist ja unheimlich. Und das haltet ihr aus? Ja, weil das ist super lecker. Man es auch probiert. Ja, und hast du den kleinen Vorrat mitgebracht an Öl und Gasen zum Atmen? Ja. Wie macht ihr das? Habt ihr da so Gasflaschen, wo du ab und zu mal den Rüssel reinsteckst? Ach, das ist die Flasche. Wir haben keinen Rüssel. Ah, ihr habt keinen Rüssel. Was ist das denn? Da sehe ich so ein langes Ding, was dir da aus dem Kopf kommt. Das sind so komprimierte Kapseln, die reichen aber nur für so eine Woche. Weil dann, die müssen die sterben, weil hier gibt es kein Öl und hier gibt es auch keine Kapseln. Deswegen müssen die dann wieder zurückfliegen. Du bist also die Betreuerin. Was ist denn das Programm mit diesen außerirdischen Kindern die nächste Zeit? Naja, ich versuche die immer in die Schule zu bringen. Aber nach 5 Minuten wollen die schon wieder raus. Dann stecken die immer ihre Antennen in die Steckdose. Oh, und macht die ganze Schule so. Und die ganzen Kinder werden ganz verrückt. Und die Lehrer kriegen auch einen Föhn. Und dann rennen die alle auf den Schulhof. Also die Lehrer möchten jetzt nicht mehr, dass die außerirdischen Kinder kommen. Das stimmt nicht. Also ich freue mich jedenfalls, dass außerirdische Kinder hier im Niemandslandstudio sind. Das ist für mich ein sehr großer Moment. Niemandsland. Das ist ein Gruß aus der Freien Republik Churangrati. Ich übersetze mal gerade. Es heißt also, mutig schreitet der Wasserbüffel am Morgen zum Fluss, wo das Krokodil lauert. Ich bin wirklich sehr erfreut und das ist schon klasse. Ich habe hier mal ein paar Raumschiffe auf meinen Monitor geholt. Guckt euch die mal an. Das sind die besten Raumschiffe, die es im Moment gibt. Das war jetzt Nummer 2, das Raumschiff Orion, wenn ihr das hier seht. Das ist, sieht aus wie eine fliegende Untertasse, seht ihr? Damit fahren die Raumpatrouillen durchs Weltall. Das ist Orion. Die drehen sich im Kreis. Die sind wie so fliegende Teller. Untertassen, sagen wir dazu. Ne? Und jetzt kommt die Nummer 1. Achtung, das absolute Top-Raumschiff. Das Raumschiff Surprise. So. Liebe Kinder, was gibt es noch von eurer Welt zu erzählen? Bitte. Bei uns ist es immer Tag. Wir brauchen nicht schlafen, weil mit die Sonnenenergie es ist wie wenn mit einer Steckdose, mit unseren Antennen. Nehmen wir die Sonnenenergie und wir werden nie müde. Das heißt, ihr schlaft gar nicht. Ihr seid nie müde. Und hier auf der Erde müsst ihr da schlafen? Nee. Weil dann nehmen wir auch die Sonnenenergie einfach. Während wir alle schlafen, rennt ihr rum und macht eure Sachen hier auf diesem Planeten. Ja. Wo wohnt ihr denn im Moment hier auf der Erde? Habt ihr da ein Hotel gemietet oder wie ist das? Wir haben ein Haus gemietet. Mit 300 Wohnzimmer, 5 Millionen Toiletten. 5 Millionen 1 Schwimmbad. 35 eine Million Fernseher und 10.000 Millionen 100.000 PlayStation. Hola. Und guckt ihr dann das Star Wars oder was? Was macht ihr denn? Wir gucken, wie es unsere Familie an den Planeten geht. Und wir gucken Filme, nur Filme. Könnt ihr denn so skypen mit euren Familien? Über den Bildschirm? Nein. Und seht dann den anderen Planet? Über die Antenne. Und wir können auch wir haben auch da gemietet in dem Hotel 50.000 Zimmer. Und die Raubkapsel, wo ist die denn geparkt? Oder die Rakete am Strand? Unterm Meeresgrund. Ah, man kann die nicht sehen, die ist versteckt. Und dann, wenn wir wieder zurück möchten, haben wir so wie wir keine Maschinen mögen, nur Raketen. Das sind unsere einzigen Maschinen. Haben wir uns einen Fahrstuhl gebaut aus einfach Holz. Und ein Spezialholz, den gibt es nur in unserem Planeten. Und wir haben da einen Fahrstuhl gebaut, aber der ist mit 10.000 Knöpfen. Und 10.000 Stühle zum Sitzen. Aber als ihr angekommen seid, hatten die Leute da nicht Angst? Haben die nicht gedacht, ihr seid vielleicht Feindliche von einem feindlichen Planeten? Nein, weil wir verstecken uns hinter den Bäumen. Das heißt, eure Raumkapsel war unsichtbar? Ja, weil die war unters Bild. Achtung, ein Programmhinweis. Es bleiben uns noch 8 Minuten und 12 Sekunden Sendezeit. Achtung, wir haben noch 8 Minuten und 12 Sekunden Sendezeit. Bitte die Abschiedsworte. Also, ich habe mir ein Hotel ausgesucht Und ich habe Hunderttausende. Also ich habe mir ein ganzes Hotel für mich. Bravo. Und wenn ich angekommen habe, ich hatte meine ganze Familie mitgebracht. Möchtest du einen Gruß schicken auf deinen Planeten? Ich habe hier ein Kabel installiert, das schickt direkt über eine Spezialantenne. Ihr seht hier, habe ich hier eingebaut. Einen Gruß an deinen Heimatplaneten. Willst du jemanden? Nee. Abschiedsworte. Corinne, dirigier doch mal die Abschiedsworte. Jetzt ist sie dran. Ihr müsst Tschüss sagen. Hallo, möchtet ihr irgendjemanden grüßen, den ihr kennt? Ja. Bitte, grüßt. Unsere Familie. Wir haben alle. Keine Familie. Ach ja, ich habe. Also, liebe, viele Grüße. Nein, wir sind Brüder. An XXX oder X, wen grüßt ihr denn? Und Y. Alle von unseren Planeten heißen X. Nicht auf das Mikro klopfen. Klopf nicht auf das Mikro. Ich möchte grüßen meine meine Cousin. Sie heißt Nola. Bitte grüßt alle, wir müssen die Sendung beenden. Ihr könnt tschüss. Tschüss. Hallo. Tschüss. Tschüss. Hallo. Tschüss. Hallo. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Hiersein. Vielen Dank fürs Hiersein, liebe außerirdische Kinder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Niemandsland. Um den Menschen, was sind Pässe aus Papier? Wir teilen uns diese Erde, komm, wir teilen uns noch ein Bier. Ich bin nicht von hier, du bist nicht von hier. Wir sind nicht von hier, wir sind alle nicht von hier. Das Leben ist eine Reise und das Glück ein Souvenir. Wir teilen uns diese Erde, komm, wir teilen uns noch ein Bier. Wir teilen uns diese Erde, komm, wir teilen uns noch ein Bier. Ich bin nicht von hier, du bist nicht von hier. Wir sind nicht von hier, wir sind alle nicht von hier. Das Leben ist eine Reise und das Glück ein Souvenir. Wir teilen uns diese Erde, komm, wir teilen uns noch ein Bier. We'll be right back.

mit deinem Gesicht. Ich liebe dich.